die Menschen da draußen mögen uns nicht. Das macht mir nicht viel aus, denn ich mag sie auch nicht. Mit ihren Bärten und viel zu kleinen Hüten jammern sie über das Wetter und über Parkplätze. Sie ärgern sich wie nie. Körpern. Aus euren Körpern. Ihr braucht immer neue Kleidung, die euch schöner macht. Die euch schöner macht. Ihr stellt euch hinten an und gehorcht der Hierarchie. Ihr vergleicht Preise. Warum klaut ihr nie? Im Sommer ist euch zu heiß, im Winter zu kalt. Doch euer Wetter ist jeden Tag gleich.